Es geht um die Kategorie Möglichkeit. Genau. Nicht um sonst. Das ist was anderes als diese Rede von der Utopie. Die Rede von der Utopie kann man zerren und verzerren und drängen und ziehen wie ein Kaugummi an diese Konkretheit der Möglichkeit heran. Möglichkeit trotzdem. Pardon?